Freisprecher France Telekom, Place Darcy, Dijon an Radio Apuré. Diese Telefonzelle zeichnet sich dadurch aus, dass sie einer englischen bzw. einer Londoner Telefonzelle nachempfunden wurde. Das heißt, die Kabine ist rot, das Ganze sieht sehr stabil aus und innen drin befindet sich ein dunkelblau, hellblauer, grauer France Telekom Fernsprecher. Über dem Fernsprecher befindet sich ein Aufkleber mit der Aufschrift Accu dai l'événement rap, bientôt dans les bacs und dann die Website accu/dai91.skyblog.com. Die Aufschrift eines weiteren Aufklebers lautet It's not too late, come. Und darunter steht Petra und Anna, 8.4.2007. Auf dem Fußboden dieser Fernsprechkabine befindet sich etwas Plastikmüll, wahrscheinlich von irgendwelchen Bonbons stammend oder von Kaugummis, sowie ein silberner Nietenknopf, der wahrscheinlich mal zu einer Jeanshose gehört hat. Ansonsten in unmittelbarer Umgebung des Fernsprechers ein sehr gepflegtes Blumenbeet mit den unterschiedlichsten Blumen in Rot, Lila, Weiß und so weiter. Sieht alles einigermaßen gepflegt und sauber aus. Ansonsten hier am Square d'Arcy keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.